Der Zentralvorstand des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas richtete am 5. Mai an den Generalverband der Gewerkschaften Südkoreas und den Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas einen Brief im Zusammenhang mit ihrem Vorschlag in der gemeinsamen Erklärung zum 1. Mai dazu, am kommenden 15. August in Seoul das Nord-Süd-Fußballturnier der Arbeiter für Wiedervereinigung zu veranstalten. Der Brief hat folgenden Wortlaut. Wir entbieten Ihnen, den beiden Gewerkschaftsorganisationen, die sich für die Förderung der nationalen Versöhnung und Einheit sowie für die selbstständige Wiedervereinigung aufrufen, herzliche brüderliche Grüße. An ihrer gemeinsamen Erklärung zum 1. Mai konnten wir erneut den hohen Willen der südkoreanischen Arbeiter erkennen, unter dem Banner vom 15. Juni durch die feste Solidarität und Geschlossenheit der Arbeiter vom Nord und Süd an der Spitze eine Ära der selbstständigen Wiedervereinigung zu eröffnen, egal wie sich die politische Lage ändert. Obwohl infolge der Provokationen der vereinigungsfeindlichen Kräfte im In- und Ausland die Nord-Süd-Beziehungen in die schlimmste Lage geraten ist und die Kriegsgefahr immer größer wird, kann niemand das Streben und den Willen der Arbeiter des Nordens und Südens für Frieden und Wiedervereinigung brechen. Wir begrüßen voll und ganz Ihren Vorschlag, das Nord-Süd-Fußballturnier der Arbeiter für die Wiedervereinigung, das wir und Sie bereits den Landsleuten versprochen hatten, am kommenden 15. August in Seoul zu veranstalten und dafür das Förderkomitee des Turniers zu bilden. Unsererseits schlagen wir Ihnen vor, Ende Mai in China oder im Zeitpunkt und Stelle, die Ihnen günstig sind, ein fachliches Treffen der drei Arbeiterorganisationen des Nordens und Südens veranstalten, um alle Fragen in Bezug auf die erfolgreiche Austragung des Nord-Süd-Fußballturniers für Wiedervereinigung vom 15. August und auf die Organisation des gemeinsamen Förderkomitees zu besprechen. Wenn nach dem Nord-Süd-Fußballturnier der Arbeiter für Wiedervereinigung im Oktober des Vorjahres in Pyongyang diesmal wieder am 15. August in Seoul das Turnier zustande kommt, wird es ein sinnvoller Anlass dazu werden, allen Landsleuten Vertrauen und Hoffnung auf Frieden und Wiedervereinigung zu geben und alle Koreaner zu nationaler Versöhnung, Einheit und Friedens- und Wiedervereinigungsbewegung tatkräftig anzuspornen. Wir erwarten von Ihnen eine positive Antwort.